Abschnitt 19 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 19. Kapitel. Am Freitag nach der Wahl war Regenwetter in St. Louis. Es strömte vom Morgen bis zum Abend, was nur vom Himmel herunter wollte, gerade als hätte der Regen sich vorgenommen, die rußgeschwärzte Stadt weiß zu waschen, was ihm freilich nicht gelang. Gegen Mitternacht kam Tom Driscoll bei dem stärksten Guss aus dem Theater nach seiner Wohnung zurück. Er machte seinen Schirm zu, um die Haustür zu öffnen. Als er sie aber hinter sich schließen wollte, merkte er, dass noch jemand eintrat, vermutlich ein anderer Mieter. Der Unbekannte machte die Tür zu und stieg nach ihm die Treppe hinauf. Als Tom seine Stubentür im Dunkeln gefunden hatte, zündete er drinnen das Gas an, pfiff leise eine Melodie vor sich hin und drehte sich gemächlich um. Da sah er einen Mann, der ihm den Rücken zukehrte und eben die Tür hinter ihm abschloss. Tom hörte auf zu pfeifen. Ihm war unbehaglich zumute. Jetzt wandte sich der Mann zu ihm hin. Seine alten, schäbigen Kleider waren ganz durchweicht und trieften vom Regen. Unter seinem abgeschlagenen Schlapphut starrte ein schwarzes Gesicht hervor. Tom geriet in entsetzliche Angst. Er wollte den Eindringling hinausjagen, aber er konnte kein Glied rühren. Die Worte blieben ihm in der Kehle stecken und der andere kam ihm zuvor. »Mach keinen Lärm«, sagte er mit unterdrückter Stimme. »Ich bin deine Mutter.« Wie vom Blitz getroffen, sank Tom auf einen Stuhl. »Es war schändlich von mir und niederträchtig«, stieß er keuchend hervor, »aber ich glaubte, dass es so am besten wäre. Gewiss und wahrhaftig.« Roxana stand eine Weile regungslos da und sah stumm auf ihn herab, während er, sich vor Scham windend, bald unzusammenhängende Selbstanklagen murmelte, bald jammervolle Versuche anstellte, sein Verbrechen zu erklären und zu beschönigen. Dann setzte sie sich und nahm den Hut ab, so dass ihr langes braunes Haar ihr in dichten, wirren Strähnen über die Schultern fiel. »Dein Verdienst ist's nicht, wenn mein Haar nicht grau geworden ist«, sagte sie klagend. »Ich weiß es, oh, ich weiß es. Ich bin ein Schurke. Aber ich hielt es für das Beste, das schwöre ich. Es war ein Irrtum, aber wirklich, ich dachte, ich könnte nichts Besseres tun.« Roxy begann leise vor sich hinzuweinen und zu schluchzen. Dazwischen stieß sie auch Worte aus, aber sie klangen wie Jammerlaute, nicht wie ein zorniger Vorwurf. »Nen Menschen nach dem Süden verkaufen. Flussabwärts. Das Beste. Keinem Hund tät ich's an. Ganz gebrochen und abgemergelt bin ich. Ich kann nicht mal mehr wütend werden wie früher, wenn man mich geschimpft hat und mit Füßen getreten. Wie es kommt, weiß ich nicht. Mir fehlt scheins die Kraft. Kummer liegt mir jetzt näher als Zorn. Ich hab zu viel auszustehen gehabt. Das wird's wohl sein.« Ihre Klagen hätten Tom zu Herzen gehen müssen, aber wenn das der Fall war, so wurde seine Rührung von einem stärkeren Gefühl verschlungen. Die entsetzliche Angst, die auf ihm gelastet hatte, war gewichen. Sein gebrochener Mut begann sich neu zu beleben und seine niedrige Seele atmete auf wie erlöst. Doch schwieg er wohlweislich still und wagte nicht, die leiseste Äußerung zu tun. Eine Weile ward kein Wort gesprochen, man hörte nur, wie draußen der Regen an die Scheiben klatschte, wie der Wind heulte und stöhnte. Ab und zu ließ Roxana ein leises Schluchzen hören, das immer seltener wurde und zuletzt ganz verstummte. Dann begann sie wieder zu reden. »Das Licht ist zu hell. Mach es dunkler. Immer noch mehr. Wer verfolgt wird, mag kein Licht leiden. So ist's genug. Ich brauch nur zu sehen, wo du bist. Jetzt erzähle ich, wie mir's ergangen ist. Ich mach's so kurz ich kann. Und dann werde ich dir sagen, was du tun sollst. Der Mann, der mich gekauft hat, war nicht schlecht für einen Pflanzer. Hätte er seinen Willen haben können, so wäre ich eine Haussklavin in der Familie gewesen und hätt's gut gehabt. Aber seine Frau war vom Norden und gar nicht hübsch. Sie konnte mich von vornherein nicht leiden. Und so wurde ich ins Sklavenquartier geschickt und musste auf dem Feld arbeiten. Aber dem Weib war auch das nicht genug in ihrer schändlichen Eifersucht. Sie steckt sich hinter den Aufseher und der holt mich raus, eh noch der Morgen graut, lässt mich den ganzen Tag schaffen, bis es dunkel wird und gibt mir seine Peitsche zu kosten, so oft ich's nicht den Stärksten gleich tue. Er kam auch aus dem Norden, aus Neuengland, und was das heißen will, weiß jeder Sklave im Süden. Die verstehen's, wie man einen Neger zu Tode quält und ihm den Rücken blutig schlägt, dass die Striemen fingerdick aufschwellen. Zuerst legte der Massa noch ein gutes Wort ein für mich bei dem Aufseher, aber da ging mir's schlecht. Das Weib kam dahinter, und nun setzt es Hiebe, wo ich ging und stand, ohne Gnad und Barmherzigkeit. In Toms Inneren kochte es vor Wut, gegen das Weib des Pflanzers. »Der Henker hole die verdammte Närrin«, fluchte er heimlich. Hätte sie sich nicht eingemischt, wäre alles gut gegangen. Der Ingrim stand ihm im Gesicht geschrieben, und ein Blitz, der in diesem Augenblick das düstere Zimmer taghell erleuchtete, ließ Roxana in seinen Zügen lesen. Sie freute sich darüber, denn bewies dieser Ausdruck nicht, dass ihr Kind das Leiden der Mutter mitempfand und ihre Peiniger verwünschte? Und daran hatte sie stark gezweifelt. Aber der helle Freudenschein verschwand ebenso schnell, wie er gekommen war, und es ward dunkel in ihr. »Er hat mich flussabwärts verkauft«, sagte sie sich. »Sein Mitleid verfliegt wie Spreu, es hat keinen Bestand.« Dann nahm sie ihren Bericht wieder auf. 10 Tage sind's her, da sagte ich zu mir, Lang halte ich's nicht mehr aus. Die höllische Arbeit, die vielen Schläge werden mich umbringen, eh noch ein paar Wochen vorbei sind. So todmatt und elend war mir zumut. Wenn das Leben so weitergehen sollte, wäre ich viel lieber gestorben. Mir war alles einerlei. Ist man erst so weit, dann gilt's einem auch gleich, was man tut. Da war ein armes kleines Negermädchen, 10 Jahre alt, die war gut zu mir und hatte keine Mami, und wir hatten uns beide lieb. Sie kam aufs Feld und wollte mir eine gebratene Kartoffel zustecken, aus Mitleid, weil sie wusste, dass ich nicht satt zu essen kriegte. Doch der Aufseher ertappt sie dabei und schlägt sie mit einem Stock über den Rücken, der war so dick wie ein Besenstiel, dass sie zu Boden fällt und sich vor Schmerzen krümmt und windet. Ich konnt's nicht mit ansehen. Die ganze Hölle tobte in mir. Ich riss dem Mann den Stock aus der Hand und schlug ihn nieder. Da lag er ächzend und fluchend, er rührte kein Glied mehr. Die Neger waren zum Tod erschrocken und kamen und wollten ihm helfen. Ich sprang auf sein Pferd und fort ging's zum Fluss wie der Wind. Was mir geschehen würde, wusste ich wohl. Der Mann hätte mich zu Tode geschunden, sobald er wieder auf den Beinen war, wenn's der Masser zugab. Oder sie hätten mich weiter flussabwärts verkauft. Und das kommt auf eins raus. Da sprang ich lieber ins Wasser und machte meiner Not ein Ende. Es war schon dämmerig geworden und in 2 Minuten kam ich zum Fluss. Da lag ein Kran am Land und ich sagte mir, was soll ich mich ertränken, wenn ich nicht muss? Und bind das Pferd an den Baumstamm, stoß den Kahn ins Wasser, fahr immer am strahlenden Ufer hin und bet zu unserem Herrgott, dass die Nacht mich schnell zudeckt. Ich hatte einen guten Vorsprung, denn das große Haus liegt 3 Meilen vom Fluss. Bis die Neger auf den Arbeitspferden hinkamen und wieder zurück, war es längst dunkel. Sie ritten gewiss nicht zu schnell, um mir Zeit zu lassen. Bei Nacht konnten sie die Pferdespur nicht finden. Erst am Morgen würden sie sehen, welchen Weg ich genommen hatte. Und lügen würden die Neger auch, so viel sie nur konnten. Also die Nacht kam und ich fuhr immer weiter auf dem Fluss. 2 Stunden lang ruderte ich noch, dann hatte ich keine Angst mehr, ließ mich forttreiben im Strom und dachte mir aus, was ich tun wollte, wenn ich nicht ins Wasser springen müsste. Ich machte viele Pläne und überlegte alles hin und her, wie ich so still im Kahn saß. Es mocht wohl bald nach Mitternacht sein und ich war 15 oder 20 Meilen gefahren. Da sah ich die Lichter von einem Dampfer, der am Ufer lag. Es war aber keine Werft da und keine Stadt. Beim Sternenschein konnte ich die Form der Schornsteine erkennen. Und, oh du meine Güte, auf einmal meinte ich doch, ich müsste aus der Haut fahren vor Freude. Es war ja der Großmogul, auf dem ich 8 Jahre lang Stubenmädchen gewesen bin und der Handel trieb zwischen Cincinnati und New Orleans. Ich fuhr mit dem Kahn dicht dran, aber nirgends rührte sich was. Nur unten im Maschinenraum hörte ich ein Geklopf und Gehämmer. Da wusste ich, es war was an der Maschine zerbrochen. Ich gehe ans Land, lass meinen Kahn treiben und sperre nach dem Dampfer hin, bis ich ans Laufbrett komme und an Bord gehen kann. Es war ganz unmenschlich heiß. Auf dem Vorderdeck lagen die Leute lang ausgestreckt. Der 2. Mat, Jim Banks, saß auf der Beting mit dem Kopf in den Händen und schlief. So hält er immer die Kapitänswache. Und der alte Steuermann Billy Hatch war auf der Kajütentreppe eingenickt. Ich kannte sie alle und herrje, wie froh war ich. Jetzt soll nur der alte Masser kommen und mich fangen, dachte ich. Hier bin ich unter Freunden. Mittendurch gehe ich an ihnen vorbei bis ans Geländer der Damenkajüte und setze mich gerade auf denselben Stuhl, wo ich wohl 100 Millionen Mal gesessen habe. Es war mir, als wäre ich wieder daheim. Keine Stunde wär's, da bimmelt die Glocke und das Dampfboot wird flott gemacht. Es geht nach St. Louis hinauf, denn das wusste ich, dass der Großmogul jetzt dort anlegt. Die Sonne war gerade aufgegangen, da fuhren wir an unserer Pflanzung vorbei und ich sehe eine Schar Neger und Weiße am Ufer hin und her laufen. Die gaben sich große Mühe, mich zu finden, aber mir machte das wenig Sorge. Um die Zeit kam Sally Jackson, die jetzt nicht mehr 2. Stubenmädchen war, sondern 1. ans Schiffgelände und freute sich sehr, mich wiederzusehen und die Offiziere auch. Als ich sagte, man hätte mich geraubt und flussabwärts verkauft, sammelten sie $20 und schenkten sie mir und Sally gab mir gute Kleider. Wir landeten hier und ich ging gleich nach deiner alten Wohnung und kam dann in dies Haus. Man sagte mir, du wärst fort, könntest aber alle Tage wiederkommen. Da wollte ich lieber nicht nach Dawson fahren, ich hätte dich sonst verfehlt. Als ich nun letzten Montag in der 4. Straße an der Schenke vorbeikomme, wo sie die Zettel ankleben, wenn ein Neger entlaufen ist, da sehe ich meinen Masser. Ich dachte, ich sollte in die Erde sinken. Er stand mit dem Rücken nach mir und sprach mit einem Mann, dem gab er solchen Negerzettel. Die entlaufene Negerin, das war ich, und er setzte wohl eine Belohnung für sie aus. Was meinst du, habe ich nicht recht? Tom war allmählich in immer grauenvollere Angst geraten. Ich bin verloren, dachte er, mag die Sache sich wenden, wie sie will. Der Pflanzer sagte mir, der ganze Kauf käme ihm verdächtig vor. Ein Fahrgast vom Großmogul hätte ihm geschrieben, Roxy sei auf dem Dampfer hierher gekommen und alle an Bord wüssten, wie sich die Sache verhielte. Dass sie nicht nach einem Freistaat geflohen sei, sei schlimm für mich und wenn ich ihm nicht rasch behilflich wäre, sie wiederzufinden, wollte er mich schon in die Klemme bringen. Anfangs glaubte ich die ganze Geschichte nicht. Meiner Mutter konnte ich's nicht zutrauen, dass sie so gefühllos sein würde, wieder hierher zu kommen, da sie doch wissen musste, welcher Gefahr sie mich aussetzte. Und nun ist sie doch hier. Wäre ich nur nicht zu dumm gewesen, ihm zu geloben, dass ich ihm helfen würde, sie zu suchen. Ich hab's ihm ganz ruhig versprochen, weil ich mir einbildete, es könnte nichts schaden. Wenn ich sie ihm nun ausliefere, so wird sie... Aber wie kann ich's ändern? Tue ich's nicht, so muss ich das Geld zahlen, und wo soll ich's hernehmen? Könnte ich ihn nicht zwingen, mir zu schwören, dass er sie von jetzt ab gut behandeln wird? Sie sagt ja selbst, er ist kein böser Mensch, und wenn er verspräche, dass sie nie wieder überarbeitet und schlecht genährt werden soll, oder... Ein greller Blitz beleuchtete Toms bleiches Gesicht. Man las die quälenden Gedanken in seinen verzerrten Zügen. »Dreh das Gaslicht auf, damit ich dich besser sehen kann«, befahl jetzt Roxana mit scharfem Ton, obgleich ihre Stimme bebte. »So, nun lass dich mal betrachten. Du siehst ja so weiß aus wie dein Hemd, Chamber. Hast du den Mann gesehen? Hat er dich aufgesucht?« »Ja.« »Wann?« »Montagmittag.« »War er mir auf der Spur?« »Er glaubte und hoffte es. Hier ist der Zettel, den du gesehen hast.« Tom nahm ihn aus der Tasche. »Lies ihn mir vor.« Sie keuchte vor Aufregung, und in ihren Augen lag ein düsterer Glanz, der Tom nicht ganz verständlich war, ihm jedoch bedrohlich schien. Auf dem Zettel sah man den gewöhnlichen, rohen Holzschnitt, der eine laufende Negerin mit dem Turban auf dem Kopf darstellte, welche ein Bündel an einem Stock über der Schulter trug. Darüber stand in großen Buchstaben geschrieben, $100 Belohnung. Tom las die Anzeige laut vor. Wenigstens den Teil, der Roxanas Beschreibung enthielt, sowie die Adresse ihres Herrn in St. Louis und diejenige seines Agenten in der 4. Straße. Die Stelle aber, welche besagte, dass die Bewerber um die Belohnung sich auch an Herrn Thomas Driscoll wenden könnten, unterdrückte er klüglich. »Gib mir den Zettel!« Tom hatte ihn eben zusammengefaltet, um ihn in die Tasche zu stecken. Es lief ihm kalt über den Rücken, doch sagte er mit der gleichgültigsten Miene von der Welt. »Wozu? Du kannst ihn ja doch nicht lesen. Was soll er dir nützen?« »Gib mir den Zettel.« Tom tat es, doch merkte sie ihm sein Zögern an. »Hast du mir auch alles vorgelesen?« »Jawohl, gewiss.« »Halt die Hand in die Höhe und schwöre mir's.« Nachdem Tom auch dies getan hatte, steckte Roxana das Papier sorgfältig ein. Die ganze Zeit über verwandte sie jedoch kein Auge von Toms Gesicht. »Du lügst«, sagte sie. »Weshalb sollte ich denn wohl lügen?« »Das weiß ich nicht, aber du lügst, wenigstens glaub ich's. Doch darum handelt's sich jetzt nicht. Als ich den Mann sah, bekam ich solchen Schreck, ich konnte kaum noch auf den Beinen stehen. Dann gab ich einem Neger $1 für die Kleider hier, und seitdem bin ich in kein Haus mehr gekommen, weder bei Tag noch bei Nacht. Ich schwärzte mein Gesicht und verbarg mich tags im Keller von einem alten, abgebrannten Haus, und nachts koch ich zwischen die Zuckerfässer und Kornsäcke auf der Werft und stahl, was ich brauchte, um meinen Hunger zu stillen. Was zu kaufen, getraute ich mir nicht, und bin schier verschmachtet. Auch hierher durfte ich mich erst heut wagen, in dieser Regennacht, wo kaum ein Mensch unterwegs ist. Seit es dunkel wurde, habe ich drüben in der Gasse gestanden und gewartet, dass du vorbeikommen solltest. Und nun bin ich hier.« Sie verlor sich eine Weile in Gedanken, dann fragte sie. »Letzten Montagmittag hast du den Mann gesehen?« »Ja.« »Ich sah ihn am selben Nachmittag. Nicht wahr, er hat dich aufgesucht?« »Ja.« »Hat er dir gleich den Zettel gegeben?« »Nein, damals war er noch nicht gedruckt.« Roxana warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. »Hast du ihm nicht geholfen, die Schrift aufzusetzen?« Tom war innerlich wütend, dass er sich so dumm verschnappt hatte, und suchte es wieder gut zu machen, indem er sagte, er erinnere sich jetzt, dass der Mann ihm den Zettel doch am Montagmittag gegeben habe. »Jetzt lügst du wieder«, sagte Roxana. Dann richtete sie sich hoch empor. »Ich will dir eine Frage vorlegen, der kannst du nicht ausweichen«, fuhr sie fort. »Du weißt, dass er mich verfolgt, und wenn du fortläufst, statt hier zu bleiben und ihm zu helfen, so argwöhnt er sicher, dass etwas mit dem Handel nicht in Ordnung ist. Dann erkundigt er sich nach dir, man weist ihn an deinen Onkel, der liest den Zettel und sieht, dass du eine freie Negerin flussabwärts verkauft hast. Du kennst deinen Onkel. Er zerreißt sein Testament auf der Stelle und jagt dich zum Haus hinaus. Nun sag mal, wie steht's? Hast du dem Mann nicht gesagt, ich würde gewiss hierher kommen, und dann wolltest du's schon so einrichten, dass er mich in eine Falle locken und fangen könnt?« Tom sah ein, dass weder Lügen noch Ausreden ihm mehr helfen würden. Er saß fest wie im Schraubstock und konnte sich nicht rühren. Sein Gesicht nahm einen bösartigen Ausdruck an, und er sagte mit verbissenem Ingrimm: »Was hätte ich denn anders tun können? Du siehst ja selbst, dass ich in seiner Gewalt war und mir kein Ausweg blieb.« Roxy durchbohrte ihn mit einem vernichtenden Blick. »Was du tun konntest? An deiner eigenen Mutter konntest du zum Judas werden, um deine erbärmliche Haut zu retten. Sollte man's für möglich halten. Kein Hund wär's imstande. Du bist das niederträchtigste, elendeste Geschöpf, was die Sonne bescheint. Und ich hab dich geboren.« Dabei spie sie ihn an. Tom machte keinen Versuch, sich aufzulehnen. nach kurzer Überlegung fuhr Roxy fort. »Jetzt werde ich dir sagen, was du tun sollst. Du gibst dem Mann das Geld, das du in Verwahrung hast, und bittest ihn, auf den Rest zu warten, bis du ihn vom Richter Driscoll holen kannst, um mich loszukaufen.« »Schockschwere Not! Wo denkst du hin? Von meinem Onkel soll ich 300 und etliche Dollars fordern? Was könnte ich ihm denn sagen, wozu ich sie brauche, hä?« Roxys Antwort kam in klaren, bestimmten Worten. »Du sagst ihm, dass du mich verkauft hast, um deine Spielschulden zu zahlen, dass du ein Schurke bist, der mich belogen hat, und ich dich zwinge, das Geld zu schaffen, um mich wieder frei zu machen.« »Bist du denn ganz von Sinnen? Er würde ja sein Testament in 1000 Fetzen reißen, das musst du doch wissen.« »Ja, ich weiß es. Du glaubst, dass ich dumm genug sein werde, zu ihm zu gehen?« »Von Glauben ist nicht mehr die Rede. Ich weiß, du wirst es tun. Ich weiß es, weil kein Zweifel ist, dass, wenn du das Geld nicht beibringst, ich selbst zu ihm gehe. Dann wird er dich flussabwärts verkaufen und du kannst sehen, wie dir es behagt.« Zitternd vor Erregung stand Tom auf und schritt nach der Tür. Sein Auge hatte einen bösen Blick. Er sagte, er müsse einen Moment ins Freie gehen, in der Stickluft des Zimmers könne er es nicht mehr aushalten. Draußen werde es ihm klarer im Kopf werden, da wolle er überlegen, was zu tun sei. Roxy lächelte ingrimmig über seinen vergeblichen Versuch, die Tür zu öffnen. »Ich hab den Schlüssel, Söhnchen, setz dich nur wieder«, sagte sie. »Du brauchst gar nicht erst zu überlegen, was du tun willst. Ich weiß schon, was du tust.« In hilfloser Verzweiflung saß Tom da und fuhr sich mit den Händen durchs Haar. Nach einer Weile fragte Roxy, »Ist der Mensch hier im Haus?« Tom sah sie erstaunt an. »Hier? Wie kommst du darauf?« »Durch dich. Frische Luft schöpfen. Jawohl, die Bosheit steht dir im Gesicht geschrieben. Du bist der erbärmlichste Hund, den je, aber das habe ich dir schon mal gesagt. Also, heute ist Freitag. Du verabredest mit dem Mann, dass du fortgehen willst, das Geld zu holen, und Dienstag oder Mittwoch damit zurückkommst. Verstehst du mich?« »Ja«, antwortete Tom mit finsterer Miene. »Und wenn du den neuen Kaufbrief hast, in dem steht, dass ich wieder frei bin, schickst du ihn gleich an Herrn Querkopf Wilson und schreibst auf den Umschlag, er soll ihn behalten, bis ich komme. Hörst du?« »Ja, das ist also abgemacht. Jetzt setz deinen Hut auf und nimm den Regenschirm.« »Wozu?« »Weil du mich zur Werft begleiten sollst. Siehst du dies Messer? Ich trag's bei mir seit dem Tag, als ich den Mann sah. Zugleich mit den Kleidern habe ich mir's gekauft. Wenn er mich fangen würde, wollte ich mich damit umbringen. Nun geh voran, aber vorsichtig, und wenn du hier im Haus ein Zeichen gibst oder jemand dich auf der Straße anredet, so stoße ich dich mit dem Messer nieder. Glaubst du mir, Schamba, dass ich tue, was ich sag?« »Lass doch die langweilige Frage. Ich weiß, dass dein Wort gilt.« »Ja, ganz anders wie deins. Nun mach das Licht aus und komm. Hier ist der Schlüssel.« Kein Mensch folgte ihnen. Tom erbebte jedes Mal, wenn ein verspäteter Wanderer an ihnen vorüberstreifte, und glaubte schon, den kalten Stahl im Rücken zu fühlen. Roxy blieb ihm Licht auf den Fersen, um ihn nicht aus ihrem Bereich zu lassen. So gingen sie über eine Meile weiter, bis in eine ganz öde Gegend der menschenleeren Werft. Da trennten sie sich bei strömendem Regen in der Dunkelheit. Während des Heimwegs stürmten 100 schwere Gedanken und wilde Pläne auf Tom ein. Zuletzt kam er jedoch zu dem trübseligen Schluss: »Es gibt nur den einen Ausweg. Ich muss ihr den Willen tun. Aber etwas anders werde ich die Sache doch anfangen. Ich will nicht um das Geld bitten und mich zugrunde richten. Ich will es dem alten Geizhals stehlen.« Ende von Abschnitt 19.